ImproNews Podcast, der Podcast von impronews.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ImproNews Podcasts. Heute Jahrestradition. Ja! Ich sitze hier im Büro des Ratibor Theaters mit Christoph Jungmann und wir sprechen über die bevorstehende Impro 13, also 2014, das Impro-Festival der Gorillas, Ausgabe Nummer 13. Hallo Christoph. Hallo Thomas, ich habe mich schon total gefreut auf dieses Gespräch, weil es für mich auch immer der Startschuss der heißen Phase ist. Deswegen weiß ich, wenn wir heute gesprochen haben, habe ich wieder Lust bekommen, noch mehr Lust bekommen auf die Vorbereitung und das geht richtig los. Es sind jetzt noch, ich glaube, 18 Tage oder so. Ja, wir stehen schon mitten im März und 21. geht es los. Bis 13. wird hier wie in Berlin wieder auf sämtlichen Bühnen improvisiert. Und dieses Jahr gibt es eigentlich ein Motto wieder wie letztes Jahr. Also sonst stand es immer vorne drauf. Genau. Was war das so? Was ist das? Also das Motto diesmal ist Say Yes, Say Sag yes. Ja. Also quasi ein Essential des Improvisierens. Du siehst, ich habe es nicht gefunden, deswegen frage ich dich. Ja, es ist, wenn wir jetzt über, das ist vielleicht ein bisschen unwichtig jetzt darüber zu reden, steht es auf dem Programmheft drauf oder nicht, aber das ist natürlich eine grafische Frage, soll man das vorne noch rauf, also wir wollen unterbringen Impro, wir wollen unterbringen Gorillas, wir wollen unterbringen die Zahl und die Website, das ist dann glaube ich schon relativ viel, deswegen steht das Motto nicht drauf. Das Motto ist ja auch, sagen wir mal, so ein kleiner Aufhänger, ja. Ja, es ist ja Billa vorn drauf, auf dem Programmheft und auch hinten. Und sie sagt wahrscheinlich ja, das ist es. Sie schreit so. Nein, jetzt, ich glaube, du, manche sehen die Analogie, du scheinst dich, ich will dich jetzt hier nicht bloßstellen. Doch, stell mich bloß. Was könnte das sein, frage ich dich jetzt mal, was du da siehst? Das ist Psycho. Ja, gut. Hast du es jetzt gesehen in dem Moment oder? Gut, ich weiß, dass ein Schwerpunkt des Festivals Film ist. Und deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Psycho wäre hier angebracht. Man sieht es auch an den Kacheln, oder? Also es teilt sich so ein bisschen, die einen sehen es, die anderen nicht. Das ist halt so. Ne? Und ich finde das, ich mag das sehr, das Titelbild, auch wie Billa das nachgestellt hat. Sehr, sehr toll, finde ich. Weil wir natürlich das Originalbild nicht so einfach benutzen konnten, deswegen haben wir es nachgestellt. Finde ich auch schön. Also das hat was Eigenes und die Leute, die es nicht erkennen, für die sagt sie ja und für die anderen schreit sie, genau. Weil das Messer fehlt. Also das heißt, Suspense ist dieses Jahr ein Thema bei der... Das ist jetzt ein bisschen zu 1:1 gedacht. Das ist, wie du gesagt hast, das Thema, ein Schwerpunktthema, das Schwerpunktthema dieses Jahr ist Filmgenres. Und wir haben uns im Vorfeld jetzt rein werbemäßig überlegt, was sind denn so ganz, ganz berühmte Bilder, die man im Kopf hat, wenn man über Filme nachdenkt. Das ist sicherlich dieses Bild eins davon, was viele im Kopf haben. Es geht nicht um Suspense, es geht auch nicht um Krimi oder um Psycho. Ist ja kein richtiger Krimi-Psycho, ist ja eher. Ne? Also halt Hitchcock, ein Thriller. Es geht um vier andere Genres, beziehungsweise im Stile von. Das ist Rainer Werner Fassbinder, was wir schon einmal gemacht haben bei der Deutschen Meisterschaft, was damals, glaube ich, sehr gut gelungen war und was eine große Kraft hatte. Haben wir das erste Mal jetzt beim Festival und Tarantino. Das sind sozusagen die beiden Filmemacher, die wir uns als Vorbilder genommen haben und im Stile von spielen. Und die Genres, die wir bedienen, sind Fantasy und Romantic Comedy. Haben wir relativ lange darüber nachgedacht, was wir machen an verschiedenen Stilen und Regisseuren. Und dann hat so ein bisschen der persönliche Geschmack derjenigen, die die internen Workshops geben, den Ausschlag gegeben. Das ist die vier, weil du kannst hin und her argumentieren und es gibt Argumente für und gegen alle möglichen. Und deswegen haben wir diese vier genommen. Bei Fassbinder zum Beispiel mal gesagt, kam so ein bisschen innerhalb der Gruppe auch der Einwand, naja, das kommt doch aber nie und das ist doch ein Genre, was irgendwie nie verlangt wird. Aber gerade deswegen machen wir es. Ja? Also um nicht nur die gängigen zu machen. Genau, sonst wäre ja Western und Science Fiction Thema. Genau. Deswegen Monument Valley hättet ihr aber verwenden können. Da hätte es wahrscheinlich freie Bilder gegeben. Ja, wahrscheinlich, ja, das stimmt. aber ist auch eine ziemlich, sagen wir, spannende oder herausfordernde Mischung, ne? Fassbinder und Romantic Comedy in einer Show, wie Fantasy und Tarantino in einer Show. Ja. Also Tarantino und Fantasy, das kann man irgendwie noch so Orks und weiß ich nicht, sich bekriegende Straßengangs in der Bronx kann man irgendwie noch unterkriegen, aber Fassbinder und Romantic Comedy ist... Naja, du, das ist halt know something totally different. Ne? Ja. Also ich bin sogar der Meinung, je weiter sie auseinander werden, desto schöner. Also dass du als Besucher eines Abends Fassbinder siehst und Romantic Comedy, ist halt immer wieder natürlich von uns auch ein Bestreben zu zeigen, und da wären wir ja alle nicht müde in dieser Szene, in der Impro-Szene, zu zeigen, schaut mal, was man mit Impro alles machen kann und wie unterschiedlich Impro sein kann. Also die Fassbinders, die wir damals gespielt haben bei der Deutschen Meisterschaft, und auch wir haben es im Ratibor auch ein paar Mal vorher und nachher gemacht, waren alle relativ düster, richtig so Sozialdramen im klassischen Fassbinderschen Sinne. Und Romantic Comedy ist weiter weg, kann man schwerlich gehen, das stimmt schon. Wenn man jetzt davon absieht, dass beides vielleicht nicht so sehr körperlich ist, aber natürlich so von der Atmosphäre, die in diesen beiden Hälften, verschiedenen Hälften herrschen wird, wird es natürlich eine ganz, ganz andere Art von Impro auch sein. Aber das ist, ich denke auch gerade Kontrast macht natürlich auch Dinge sichtbar. Klar. Von daher spannend. Ja. Das ist also Film. Was ist noch zum Thema Format? Das Format ist nicht Film, oder? Nee, Format ist nicht Film. Also wenn wir die einzelnen Shows vielleicht so ein bisschen durchgehen wollen, können wir gerne tun. Also dieser Film ist für uns natürlich intern ein Schwerpunkt, weil wir ja intern immer unterscheiden, welche Shows haben einen Workshop vorher, also welche Shows... bereiten wir gründlich vor. Und das heißt, mit dem Festival-Ensemble macht ihr ja Workshops, die Leute, die herkommen. Genau. Da ist es so, dass wir für diese Abende jeweils 2 Tage Workshop machen. Und es gibt die dann auch an 4 Abenden jeweils 2 im Ratibor und 2 im English Theater. Insofern ist es für uns ein viel stärkerer Schwerpunkt, woran wir arbeiten, als es vielleicht nach außen sichtbar ist. Mhm. Es wird aber sozusagen in der internen Arbeit einen Großteil der Zeit einnehmen. Wir machen so eine kleine Eröffnung, was Filmgenres angeht. Movie Clapper am Samstagabend im English Theater ist aber so ein bisschen, glaube ich, eher eine konventionellere Impro-Show, wo es halt viel um Filmgenres geht. Also wo ein bisschen auf eine leichtere, unterhaltsamere Art und Weise verschiedene Filmgenres, verschiedene Filmstile und alles um den Film herum improvisiert wird. Das ist sozusagen der Schwerpunkt. Drumherum an Shows gibt es, sagen wir mal, die Klassiker wie Improvision und wie Woman Show, Barbaras Bar, Superszene. Das sind so ein bisschen die sicheren Bänke, sage ich mal, weil wir auch immer Shows innerhalb des Festivalsprogramms brauchen, die keine große Erklärung bedürfen, auch für den Cast, der kommt. Also wo man sagt, man geht zusammen auf die Bühne und hat Freude daran, dieses Format zu spielen. Was natürlich alleine dadurch schon, dass es international ist, ganz andere interne Spannung hat, als wenn man die in seinem Alltag spielt. Ne? Und dann gibt es so ein paar Sachen, die wir neu ausprobieren. Ich habe mir mal gedacht, Games am ersten Eröffnungswochenende, an dem Samstag, ist eigentlich, da ist genau das drin, was es heißt, nämlich Impro-Games. Samstagabend, Ratibor Theater, 20:30. Genau. Und da wollen wir mal so ein bisschen, dass jeder ein Impro-Game mitbringt, möglichst welche, die vielleicht in Berlin nicht so bekannt sind. Ja. Und dann gibt es so einen kleinen Wettbewerb in der kleinen Zuschauerjury. Also so ein Aufwärmen sozusagen, worauf ich mich echt freue. Ich moderiere das und so neue Spiele kennenzulernen. Man kennt es ja, wenn man so einen bunten Abend macht oder Theatersport mal wieder spielt oder so, dass man denkt, was kann man wieder? Man macht dann doch immer wieder dieselben Dinger. Ne? Und vielleicht gibt es auch schöne Anregungen. Ist vielleicht vor allen Dingen was für Gruppen oder für Kolleginnen und Kollegen, die selber spielen, die vielleicht auch mal gucken, was gibt es an neuen Spielen, an kleinen Formaten sozusagen, die man gerade nicht so kennt. Varianten und so, ja. Das genau. Jedenfalls nicht uninteressant und denke auch, kann sehr unterhaltsam sein, ja, wenn man so gegenseitig vor allem guckt, dass es was Neues ist. Und so. Schön. Gurke, Banane habe ich noch nicht. Ja. Kenne ich nicht. Was ist das? Okay, boah. Habe ich, glaube ich, letztes Mal genau schon dasselbe gesagt, was ich dieses Jahr wieder sage. Spielen wir diesmal zweimal und ist für uns eine sichere Finanzierungsbank, mhm, des Festivals. Wir müssen wirklich immer wieder diesen Spagat, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole in den Jahren, aber wir müssen immer wieder diesen Spagat schaffen zwischen eher experimentellen Sachen, wie sowas wie Fassbinder, und aber auch die, wo die Leute hinrennen. Und machen wir uns nichts vor, die Leute rennen einfach zu dem, was sie kennen. Aber Gurke Banane, da läuft eben auch euer normales Publikum, was vielleicht sagt, Impro-Festival auf Englisch, ja, muss genau nicht sein, aber Gurke Banane geht immer. Die ist halt am Samstag auf Englisch, das ist dann immer schon so, dass auch an der Kasse einige sagen, huch, auf Englisch. Wenn man sie dabei zeugt, reinzugehen, dann kommen sie rein. Und manche drehen dann auch wieder um, wenn sie es hören auf Englisch. Und am zweiten Samstag ist es dann auf Deutsch. Dann machen wir wieder auch City Beats. To Play With Us sage ich gleich noch was, okay, weil das was ganz Spezielles ist. City Beats war letztes Jahr. Dienstag dann. Dienstag im English Theater war letztes Jahr schon im Programm. Ist leider nicht so richtig gut besucht gewesen. Wir haben versucht, das ein bisschen anders anzukündigen. Es scheint auch zu klappen, weil es gibt mehr Vorbestellungen zu dem Zeitpunkt für die Show als im letzten Jahr, kann ich mich erinnern. City Beats ist sehr geprägt von den Impro-Musikern. Das ist mal der Wunsch gewesen von vor allen Dingen von unserem Kollegen Rudi Redl, ein Format zu machen, wo die Impro-Musiker einen größeren Einfluss haben als sonst sozusagen, wo eher die Spieler dem Musiker folgen als umgekehrt. Wer hat denn das letztes Jahr gemacht? Das war letztes Mal im Schlot und das haben gespielt, glaube ich, Rudi, DJ Honeycutt und der Nigel aus Indien. Die waren die Musiker von dem City Beats. Ich glaube, ich habe das gesehen und sehr gelobt. Kann das sein? Ich meine mich zu erinnern. Das kann gut sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Show. Ja, war eine gute Show. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Show ist, die du lobst. Ja, ich fand sie gut. Also, ja, schön. Ja? Aber Rudi war, wie gesagt, oder wir waren alle mit dem Besuch ein bisschen traurig, ein bisschen unzufrieden. Jetzt gehen wir ins English Theater. Es ist aber vom Prinzip wieder dasselbe, dass die Musiker was vorgeben, dass die Sounds produzieren und uns Spieler viel mehr überraschen. Ansonsten ist es ja, wissen wir alle, eher so, dass die Musiker doch den Spielern folgen und da soll es mal das ganze Ding mal ein bisschen umgedreht werden. Wir machen Theatersport mit den Kollegen von Theatersport Berlin zusammen, um die auch so ein bisschen einzubinden ins Festival im Theater am Kudamm. Das ist eine konventionelle Theatersportshow mit vier Zweierteams. Dann, ich sag erstmal so ein bisschen den Spielplan und so ein bisschen die konventionelleren Sachen. Ne? Dann kommen wieder La Triviata, die mich ja letztes Jahr tatsächlich umgehauen haben. Ich kann mich noch erinnern, als wir letztes Jahr hier saßen, war es so, dass ich schon sehr gespannt war, wie das wird, weil wir ja doch immer wieder Gruppen verpflichten, wo wir nicht richtig wissen, wie wird das mit denen. Ja? Und ich habe dann schon den ersten Abend, also La Triviata ist ein Münchner Opernensemble, Kolleginnen und Kollegen, die nicht vom Impro kommen, sondern die von der klassischen Oper kommen und die Impro machen. Sonst ist ja der Weg dann doch oft umgekehrt. Ne? Aber da ist es dann so, also gerade was so musikalische, also deswegen sage ich, der Weg ist umgekehrt, dass man als Schauspieler singt. Hier ist es so, Sänger, die auch schauspielern und die auch improvisieren. Was ich toll finde, dass die den Mut haben dazu. Und ich habe die erste Show letztes Jahr nicht sehen können, habe aber, und das ist ganz selten, gerade von den Machern vom Mehringhof Theater, die haben nächsten Tag mit mir telefoniert und haben gesagt, boah, das war ja echt ein Hammer. Also die waren echt auch gethrillt davon. Und ich habe dann, als ich sie am nächsten Tag gesehen habe, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Cast, habe ich gewusst, was sie meinen. Denn die Empathie, die rübergekommen ist, über diese Stimmen, die den Raum gefüllt haben, des Mehringhof-Theater, das war schon sagenhaft. Also die Impros an sich, die Geschichten, mussten noch mal gar nicht so besonders sein, sage ich mal. Sondern alleine, dass du Leute gesehen hast auf der Bühne, die improvisieren und die solche Stimmen, die ausgebildete Opernstimmen haben, das war echt überwältigend, muss ich sagen. Kann ich dir nur beipflichten, ich habe auch die zweite Show gesehen und es war wirklich überwältigend. Also einfach die Kraft, mit der Opernsänger so einen Raum füllen, das kann man natürlich nur physisch erleben, also das ist auch in Aufnahmen schwieriger, aber die waren so plötzlich da. Mhm. Und diese gemischte Show war auch interessant, weil die anderen Spieler waren nicht so stimmgewaltig, aber dafür so ein bisschen mehr Storytelling stark. Ja. Und das ist auch eine meiner Lieblingsshows letztes Jahr gewesen. Also La Traviata, sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert. Ja, ja, das war so überzeugend, dass wir sie dieses Jahr wieder eingeladen haben. Und ich habe sie auch gebeten darum, den Mut zu haben, gerade in der ersten Show, aber auch in der zweiten, tatsächlich das umzusetzen, was so ein bisschen aus ihrer Website hervorgeht. Wir improvisieren eine ganze Oper. Das war das Einzige, was ich ihnen gegenüber auch gesagt habe, was ich zu kritisieren hatte, war, dass die Erwartungshaltung von mir ein bisschen eine andere war. Weil diese, ich sag mal, diese Opern-Schnipsel, wie wir sie machen, also mit 8 Minuten einen ganzen Abend erzählen. Das haben sie nicht ganz so gemacht, aber sie haben halt auch Tagouts gemacht und so. Ist alles okay. Aber ich glaube, sie können dem vertrauen, einen ganzen Abend zu machen, und das haben sie diesmal auch versprochen. Also, dass sie wirklich vielleicht ein kurzes Warm-up machen und dann eine Geschichte erzählen, die über einen ganzen Abend geht, wo sie ihre, wie soll ich sagen, ihre Fähigkeit, Gefühle über ihre Stimme auszudrücken, vielleicht noch mehr zum Tragen kommt als beim letzten Mal. Also deswegen freue ich mich auf die Abende auch ganz besonders. Dann machen wir die... Aber eine Frage noch mal dazu. Das sind wieder zwei unterschiedliche Shows. Das erste ist wieder nur La Traviata und zweite ist gemischt. Okay. Ja, ich glaube, das Prinzip ist ganz schön, dass man die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, entweder sie ausschließlich zu sehen oder aber mit dem Ensemble zusammen im Festival. War ja auch für die Mitspieler auf jeden Fall ein Aha-Erlebnis, das kann man, glaube ich, schon sagen. Ja. Ja. Dann machen wir wieder die Festival-Jam-Session am letzten Samstag hier im Ratibus. Das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Ufert ein bisschen aus zum Schluss. War so ein bisschen, läppert dann so ein bisschen aus. Ist aber dem Wunsch geschuldet, dass viele, die letzten Jahre da waren, gesagt haben, ey, wir wollen einfach mal auf die Bühne und einfach mal losspielen. Ja, und so wird es da auch sein, dass man, es ist halt irgendwie ein bisschen fast eine Open Stage für die Profis sozusagen. Ja, ich kam wirklich spät mit dem Cast vom Mehringen Hoftheater hier rüber und die Jam Session lief noch. Ja. Die ging dann, glaube ich, sogar noch auf die Bühne. Ja. Es war also tatsächlich mit Ausleppern, meinte es, gegen Mitternacht wurden dann irgendwann mal aus Lärmschutzgründen hier die letzten von der Bühne gekehrt. Ja, und die Opernleute, das war auch sehr lustig, die haben das nicht so richtig, die haben, glaube ich, in ihrem, sie hatten es gesagt bekommen, dass sie auch noch spielen sollen, und dann kamen sie irgendwie ins Theater und sind auf die Bühne gezerrt worden, was dann aber ein sehr großer Spaß war, dass sie dann noch auf der Bühne waren, weil plötzlich hier natürlich im Ratiband nochmal diese Stimmen erklangen. Ja. Diesmal wird vielleicht ein ganz klein bisschen mehr strukturiert als letztes Mal, ist aber insofern, glaube ich, toll, dass man fast alle noch einmal sieht, also alle, die Lust haben, nochmal zu spielen. Das sind eigentlich immer alle, dass man 20, 25 Leute dann nochmal, ähnlich wie bei der Eröffnungsshow, aber halt wirklich deutlich anarchischer nochmal auf der Bühne sieht. So, das sind so ein bisschen die, ich sage mal, konventionelleren und schneller zu erklärenden Sachen. Oder etwas machen. Bekannteren wahrscheinlich. Etwas bekannteren machen. Ja, ich habe noch was vergessen. That's It, und das ist es im Bühnenrausch. Das war letzte Mal, glaube ich, auch sehr schön, wo Festival-Ensemble-Mitglieder getroffen sind auf Spielerinnen und Spieler so von anderen Berliner Impro-Gruppen. Das organisiert die Karin Mietke mit Leon zusammen und ist, glaube ich, echt eine schöne Sache. Ist, glaube ich, auch letztes Mal ganz gut gelaufen. Vor allen Dingen der deutschsprachige Abend war, glaube ich, ziemlich voll. Beim englischsprachigen lief es, glaube ich, nicht ganz so gut mit dem Besuch. Aber lohnt sich, glaube ich, auch sehr, sich das mal anzugucken. Ja, ich hatte nur ich weiß gar nicht, letztes Jahr? Doch, ich kann mich erinnern, dass du nämlich was geschrieben hast und jemand was geschrieben hat. Da hat, glaube ich, Randy a Blank Slate gemacht. Ja, genau. Und das muss sehr, sehr toll gewesen sein. Genau, richtig. Das hatte ich nicht unter That's It, Blank Slate von Randy. Das war, großartig. Das habe ich geschrieben, es war toll. Ja, also Blank Slate kann man vielleicht nochmal sagen, ist was, wo der Regisseur von außen sehr stark eingreift und aber immer wieder mit dem Publikum über die Geschichte redet und immer wieder die Geschichte in die Hand nimmt und gemeinsam mit dem Publikum sozusagen die Geschichte in eine gewisse Richtung lenkt. Und auch die Spieler unglaublich herausfordert, weil er sehr stark auch auf Monologe und auf so Sachen setzt. Das war sehr interessant und man muss ja sagen, Randy hat natürlich eine Art und Weise, Dinge zu moderieren, die einfach sehr abschauenswert ist. Mhm. Ja, ist sehr, sehr angenehm, was das betrifft. Ja. Ja. Wunderbar. Ah ja. So, jetzt kommen wir vielleicht zu den sogenannten Showcases. Das habe ich auch erst vor 2-3 Jahren gelernt, dass man das so unterscheiden kann. Man hat mir Marie mal gesagt, habe ich jetzt übernommen, dass man Showcase sagt im Impro-Bereich, wenn eine Gruppe quasi ganz für sich und alleine spielt. Von diesen Showcases haben wir 2 Abende. Der erste Abend ist die Impro-Lightbox. Auf Französisch mal wieder eine Show nach vielen Jahren. Immer ein Wagnis, weil die Hürde natürlich noch mal viel höher ist, sich eine Show auf Französisch anzusehen. Es gibt aber eine französische Impro-Community hier in Berlin. Wirklich? Ja. Ja, was, du siehst, was du alles weißt, Thomas. Tja, Überblick ist alles. Nein, aber kann ich dir noch mal vielleicht einen Kontakt geben, dass ihr die noch mal direkt anschreibt? Ja, super. Sehr gerne. Also sind 2 Kollegen aus Frankreich, die einmal bei den Biff Days waren vor 2-3 Jahren und oder vor 2 Jahren und zu denen wir jetzt Kontakt bekommen haben, die selber in Frankreich ein Festival organisieren, immer im April, Subito heißt das Festival, mit denen wir auch in Zukunft so ein bisschen kooperieren wollen, dass wir vielleicht, was jetzt die Gäste aus, also die nicht-europäischen Gäste angeht, dass wir da ein bisschen zusammenarbeiten und uns Reisekosten teilen. Die machen ihre Show auf Französisch, unterstützt von dem Kevin von Dad's Garage aus Atlanta. Und da komme ich an der Stelle auch schon einmal auf den Cast von Kollegen aus Beirut. Wir haben zum ersten Mal beim Festival Gäste aus dem Libanon, Impro Beirut. Und ich glaube, beide oder einer der beiden spielt bei der Impro Lightbox mit. Das ist der eine Showcase und der andere haben wir genannt 3 Shows, 4 Countries. Das hat den Grund, weil 4 verschiedene Länder auf der Bühne stehen werden. Da ist zum einen die doch jetzt schon etwas bekanntere Inval aus Tel Aviv, die ihr Solo spielen wird. An diesem Abend, am Freitag, den 28. im Ratibor. Dann spielen Dad's Garage, Kevin und Amber, ihr Duo. Und es kommen aus Köln, ist, glaube ich, der Sitz der beiden, Wolfgang Lüchtrath und Eugen Gehrein. Wobei Eugen ja russisch, um genauer zu sein, also kasachischer Herkunft ist. Und die das so, glaube ich, ein bisschen unter dem Motto laufen lassen, Wolfgang und Eugen, Borscht trifft Bratwurst. Schöner Titel. Das sind 3 verschiedene Shows, die von diesen Kollegen gespielt werden. Glaube ich, auch ein ganz toller Abend, weil er so unterschiedlich sein wird. Wie wir es vorhin auch schon angedeutet haben. Also ich glaube, da ist die Palette auch sehr breit und gerade das Inball mit dem ersten Frauensolo. Es gab ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, Jacob mit seinem Solo. Game of Death. Hm. Genau. Und jetzt ist es erstmal so, dass eine Frau ein Solo hier spielt, Inmal. Glaube ich auch gerade für wie soll ich sagen, für Impro-erfahrene Gucker, glaube ich, ein sehr interessanter Abend. Ja, zu gucken, wo sind vielleicht ganz neue Anregungen. Das ist ja klar, dass man innerhalb von diesem Abend wirklich 3 ganz unterschiedliche gefärbte Impros sehen wird. So, das sind die Showcases. Und jetzt kommen wir, ist nett, dass du mir den immer so schön hinhältst, den Plan. Dann kriege ich so. Ich gucke auch rein. Ja, und ich kriege dann immer wieder auch Lust. Ja, die Show, genau. Nämlich In the Air. In the Air ist für uns, sagen wir mal, intern der zweite kleine Schwerpunkt, weil das mal eine Show ist, die eine relativ große Vorbereitung braucht. In the Air haben wir vor 2 Jahren zum ersten Mal gespielt im English Theater. Das ist also eine Wiederholung. Olle Kamelle. Klar. Kommt mir vor wie beim öffentlichen Fernsehen. Ja, ja. Alles wiederholen. Wir spielen genau dieselben Szenen wieder. In the Air funktioniert so, dass es im Theater losgeht, aber es gibt 3 verschiedene Gruppen, die losgeschickt werden an Originalschauplätze in der Umgebung des English Theatre. Das heißt also, die werden mit Kameras, wahrscheinlich mit Handykameras gefilmt und diese Aufnahmen werden live gestreamt ins Theater. Das heißt, die Impros im Theater, die Geschichte im Theater ist beeinflusst von dem, was man außerhalb des Theaters spielt und sieht. Wobei für die außerhalb des Theaters das Problem letztes Mal auch natürlich war, trotz Kommunikation, die wir hatten, dass sie nicht wissen, was im Theater abgeht. Im Theater wissen es alle, also die sehen alles, nur die Trupps, die draußen sind, ja, die Ensembles, die draußen sind, wissen nicht, was jetzt passiert ist. Das heißt, sie müssen ihre Geschichte weiterspielen, vielleicht mit ganz kurzen Anweisungen über eine Regie, die dann verantwortlich sozusagen zurücksenden. Dieses Konzept ist letzte Mal ein bisschen gescheitert auch an technischen Sachen. Ich habe ins Programmheft geschrieben, da ist total schön viel schief gegangen, weil es ja auch mal toll ist, wenn Sachen schief gehen bei der Impro. Es war so ein bisschen nervig, weil in der Probe wirklich mehr geklappt hat, gerade mit den Handys. Es sind dann irgendwie Übertragungen ausgefallen und wir haben dann so einen, der Emil, ein Computer-Nerd, der sitzt dann da an seinen Bildschirm und versucht das irgendwie technisch alles in richtige Bahn zu lenken. Natürlich haben wir keinen großen Etat dafür. Wir stecken da ein bisschen Geld rein. Der macht das aber quasi auch umsonst. Und letztes Mal war's, und dieses Mal wird es auch wieder Randy sein, der da steht. Und es war auch sehr lustig, Randy mal am Schwimmen zu sehen, weil er auch nicht mehr richtig wusste, wie es jetzt weitergeht. Das waren tolle Momente. Ich habe aber ganz tolle Mails gekriegt von Freunden danach, zwei, die da waren, die mir gesagt haben, super, mach genau sowas weiter. Ich meine, dafür ist ja völlig klar, dafür ist das Festival auch da, dass man sowas ausprobiert. Es soll nicht Selbstzweck sein, dass Sachen nicht funktionieren, aber die Latte ist da sehr hoch. Sowohl was die Technik angeht, als auch was die Art des Geschichtenerzählens angeht. Aber es hatte schon eine totale Kraft und unvergessen ist für mich der Moment, dass die größte Kraft vor zwei Jahren der Moment hatte, wo die Kollegen Georg und Heron nicht wussten, dass sie gefilmt sind. Das war wieder für mich so ein Aha-Erlebnis. Es war dann aus irgendeiner technischen Notsituation so, es gab irgendwie eine Geschichte mit Überfall und Geiselnahme und so, und sie hatten eine Geisel genommen und sie saßen irgendwo in einer Kneipe im Café und waren auch relativ erschöpft. Und sie saßen einfach nur da. Und wir haben im Theater 2-3 Minuten nur die Sitzen sehen. Und es hatte eine unglaubliche Kraft. Die haben da nur gesessen und haben kurz mal so ein bisschen geredet, was man nicht verstanden hat. Das war so authentisch. Ja. Das war wirklich, das war wunderbar. Also der Moment ist mir am meisten in Erinnerung und zeigt mir mal wieder, was entspannt sein auch auf der Bühne ausmachen kann. Ja? Also das Experiment werden wir wieder machen. Der Emil hat auch gesagt, naja, man ist technisch dann schon in zwei Jahren auch noch mal ein bisschen weiter. Die Leitungen sind stärker geworden und das werden wir jetzt insofern vorbereiten, als dass wir uns die Orte ausgucken, innerhalb vom, also in der näheren Umgebung vom English Theater. Wo können wir drehen? Ein bisschen müssen wir schon gucken, dass das Licht einigermaßen da ist, dass die ein bisschen unterschiedlich sind, die Orte. Wo halt diese drei Gruppen dann hingehen werden. Wir haben auch letztes Mal so Hotels gefragt in der Nähe und so öffentliche Plätze uns ausgeguckt. Und das werden wir diesmal wieder machen und das wird eine sehr, sehr spannende. Also alle, die Lust haben auf ein großes Experiment, die sind genau bei dieser Show richtig. Sehr schön. Ja. Dann das Format, das hast du schon angesprochen. Das Format ist eine Idee zu sagen von unseren Workshop-Schülern. Wer hat Lust, haben wir vor einem Jahr gefragt, wer hat Lust mit Michael von den Gorillas und andererseits mit Lee von den Crumbs selber ein Format zu erarbeiten? Innerhalb von drei Wochenenden, das ist jetzt passiert, das letzte Wochenende Ende dieser beiden Gruppen steht jetzt unmittelbar bevor, Ende nächster Woche. Und die werden jeweils ein Impro-Format erfunden haben, was sie dann gemeinsam zeigen am Montag, den 24. am Ratibor. Die werden natürlich das Impro-Rad nicht neu erfinden, das ist ja ganz klar, dass ein Format auch immer auf dem aufbaut, was man schon macht. Aber ich bin total gespannt, was die Gruppen, ich habe selbst überhaupt keine Ahnung, was uns da erwartet, aber wo das Spezielle sozusagen an diesen beiden Formaten ist, denn das war schon ein bisschen das Prinzip zu sagen, entwickelt etwas, was wirklich euers ist. Ja? Was euch entspricht, worauf ihr Bock habt und was der Arbeit Ausdruck verleiht, die ihr jetzt 3 Wochenenden gemacht habt. So, das zu dem Format Meta-Impro ist nochmal eine ganz spezielle Sache. Freitag, 28. Hat Maja aus Slowenien, Maja de Klever, vorgeschlagen zu machen, wird sie mit drei Kollegen machen, und zwar, ich habe es gerade gestern in der Mail gelesen, die sie rausgesucht hat, Inbal, Lorenz und noch jemand, wo ich jetzt gerade nicht weiß. Ich glaube Lee, ja genau. Lee, Inbal und Lorenz sind die drei, die das gemeinsam mit Maja machen werden. Und Meta-Impro heißt, ganz stark sich selbst, also ich kann es nur aus ihrer Schilderung vermitteln, die ich gelesen habe, ich habe es selber noch nicht gesehen. Meta-Impro heißt, ganz stark die eigene Person und das eigene Künstlersein zum Thema zu machen. Innerhalb der Improvisation. Die wird auch in Anführungszeichen nur eine Stunde gehen, also eine Hälfte, und hat auch einen sehr experimentellen und einen sehr, also den Anspruch, sehr wahrhaftig und sehr 1:1 die Menschen auf die Bühne zu bringen, die diesen Nachmittag in dem Falle, weil es um 16, 17 Uhr ist, diesen Nachmittag gemeinsam bestreiten. Auch was, glaube ich, was sehr, sehr interessant ist, sich anzugucken, wenn man an ausgetretenen, sag mal so, ich will es positiv formulieren, wenn man Lust hat darauf, ganz neue Wege mitzuverfolgen. Und das ist ja, kann man immer wieder nur sagen, auch das zentrale Anliegen des Festivals. Genau. So, und jetzt zu dem vielleicht neuesten oder zu dem, das habe ich noch vergessen. Sound of the Strings sehe ich da noch. Ist etwas, was wir schon mal gemacht haben, nämlich an, wir hatten ja vor 4-5 Jahren mal das den Schwerpunkt an verschiedene Orte zu gehen. Dieser Ort ist so ein bisschen übrig geblieben, im positiven Sinne, weil wir da immer wieder hingehen. Das ist eine Klavierbauwerkstatt im Prenzlauer Berg. Und die haben eine Werkstatt, und in dieser Werkstatt wird eine Geschichte improvisiert. Der Titel Sound of the Strings ist einfach nur ein schön klingender Titel für eine Impro-Show. Das steht ein bisschen unter der Leitung von Barbara, von den Gorillas, und von Gilly. Das ist ja auch ein Schatz, den wir da gehoben haben, sozusagen. Gilly, der Musiker, der jetzt das dritte Jahr hintereinander kommt und der unser Festival wirklich ganz toll unterstützt. Das muss ich hier mal explizit sagen und mich explizit auch bedanken bei Gilly, weil er allein was so zum Beispiel die technische Ausrüstung, was so eine Koordination und so eine Planung auch von der Technik angeht, von der technischen Seite des ganzen Festivals, der kommt mit dem Auto angefahren, hat sein eigenes Equipment mit und ist hier auch nicht zu schade, irgendwie die Sachen hin und her zu schleppen. Und das habe ich tatsächlich von Gästen selten erlebt, so ein Mitdenken. Und er ist nicht nur ein fantastischer Impro-Musiker, sondern er ist einfach auch eine große Unterstützung für unser Festival. Und er wird es gemeinsam mit Barbara diesen Abend sozusagen leiten. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz mit meinem Blick über die Seiten. Ja, ich habe jetzt eigentlich alle Shows mal erwähnt. Und jetzt komme ich zu dem, was vielleicht das am zentralsten, der neueste Gedanke ist, Play with Us. Play with Us in der Markthalle am Sonntag. Die Idee, die dahinter steckt, ist die folgende. Ich sag, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich war im Sommer beim Sommerfest des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Mhm. Und da gibt es etwas, wovon ich schon mal gehört hatte, aber selber noch nie mitgemacht habe, nämlich Speed Science. Heißt das Speed Science? Denke ich mir jetzt vielleicht auch aus den Namen. Funktioniert folgendermaßen. In einem Raum im Theater, hat er in dem Sinne nichts mit Theater zu tun, aber in einem Raum saßen 10 Wissenschaftler. Und draußen hast du 10 verschiedene Fragestellungen gesehen. Unter anderem die Fragestellung, was ist eine Nahtoderfahrung? Ist es für Kinder wirklich gefährlich, gewalttätige Computerspiele zu spielen? Wie gefährlich sind Skorpionenbisse? Lauter solche Fragen. Ja, ganz unterschiedliche wissenschaftliche Fragen. Und du konntest dir, jeder hatte eine Nummer, und es gab so Tischtennisbälle, und dann konntest du dir die Nummer in die Hand nehmen, nach einer gewissen Wartezeit. und bist reingegangen und dann war es so, 5 Minuten hat dieser Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin entweder auf dich eingeredet oder du hast Fragen gestellt. Ja, was ist denn jetzt eine Nahtoderfahrung? Schildern Sie mir das mal. Oder ich war bei dem Thema mit dem Gewaltcomputerspielen, weil das mich mit meinem Sohn interessiert, was dieser Wissenschaftler darüber denkt. Und er hat 5 Minuten, hat er mir erzählt, seine Meinung. Und dann hat jemand gesagt, so, Ende, kleiner Pfiff. Und alle mussten wieder raus, die nächsten kamen. Fand ich super. Habe ich sofort gedacht, wie kann man das auf Impro übertragen? Und dann ist mir der Gedanke gekommen, der liebe Freund und Kollege Lee White hat ja hier eine Show gespielt, die vielleicht auch der eine oder die andere gesehen hat, nämlich 15 Minutes of Fame, wo Lee dazu auffordert, mit ihm eine Szene zu spielen. Ja. Und was wir jetzt also anbieten wollen, ist, dass wir in der Markthalle, und da hat die Markthalle im Gegensatz zum letzten Jahr gar nichts, hat das gar nichts mit dem Ort Markthalle zu tun, sondern die Markthalle einfach deswegen, weil es so groß ist. Das heißt, es werden in der Markthalle 5 aus dem Cast warten auf Impro-Spieler und Impro-Spielerinnen, mit ihnen zu spielen. Eine Szene. Das heißt, man kann kommen und kann einen kleinen Beitrag zahlen, ein Eintrittsgeld oder ein Workshopgeld oder auch irgendwas dazwischen. Es gibt keine Zuschauer, sondern es gibt nur den Profi, der dort steht und jeweils 2 Spieler. Das heißt, es wird immer Szenen geben, die zu dritt stattfinden und man sagt so, hallo, was wollen wir machen? Wollt ihr ein Game machen? Wir sollen sich ein bisschen 1-2 Minuten unterhalten oder was wollen wir für eine Art von Szene spielen und dann fangen die an zu improvisieren. Und da ist es auch so, nach 10 Minuten wird es ein Signal geben und man geht sozusagen zum nächsten. Und man hat in dieser Zeit, in dieser guten Stunde, dann mit 5 verschiedenen Profis eine Szene gespielt. Das ist der Gedanke von Play With Us und ist auch begrenzt sozusagen auf 20 Leute. Das heißt, diesen Kreis wird es sozusagen 2-mal geben in der Halle. Das heißt, es sind gleichzeitig dann 20 Spieler in der Halle plus diese 10 Profis, mit denen man spielen kann. Und da sind so ein bisschen die Anmeldungen so ein bisschen zögerlich. Ich hoffe, dass vielleicht unser Gespräch ein bisschen dazu beiträgt, dass der eine oder die andere Lust kriegt, das zu machen. Es ist halt eine Erfahrung für Kolleginnen und Kollegen, die ja vielleicht noch nicht so die Möglichkeit hatten, mit internationalen Leuten zusammenzuspielen, selber mal diese Erfahrung zu machen. So. Das ist... okay. Was wird das kosten? Was kannst du das schon? 19 Euro. 19 Euro. Aha. Ja, ist quasi wie eine normale Eintrittskarte die wir damals auch in der Markthalle sozusagen, was wir damals auch in der Markthalle genommen haben. Es ist, da kann ich ganz klar sagen, diese 19 Euro gehen fast eins und allein drauf, um die Miete zu zahlen von der Markthalle. Ja, also wenn wir da und so die Unkosten, die wir da haben. Also wir werden ein klein bisschen auch in den Festivaltopf reinkriegen, aber das ist natürlich auch nicht so ganz billig, sowas anzumieten wie die Markthalle. Die kommen uns da schon ziemlich entgegen. Ist aber für uns sozusagen der Ort gewesen, der uns als erstes eingefallen ist. Das kannst du natürlich in keinem Theater so machen wie da, dass du wirklich einen Raum hast. Klar, du könntest das auf einer größeren Bühne vielleicht mit 2 oder 3 Stationen machen, aber nicht mit 10, wie wir es davor haben. Und wirst vielleicht noch so ein bisschen auch inspiriert von dem Raum, in dem du bist. Es soll aber wirklich so sein, dass es tatsächlich eingegrenzte Situationen gibt und klar sozusagen begrenzte Bereiche, wo die Impros stattfinden. Und ich habe jetzt schon von verschiedenen dazu Nachfragen gehört und habe jetzt explizit auch reingeschrieben, es gibt halt keine Zuschauer. Man ist wirklich intim und man ist für sich. Und entweder man meldet sich zu zweit an, dann kann man halt immer zu zweit von Spieler zu Spieler gehen. Oder aber, wenn man sich alleine anmeldet, kriegt man einen weiteren Mitspieler zugeteilt. Diese Idee, dass es 2 sind, hat 2 Gründe. Einmal ganz praktische, dass es dann sonst überhaupt nicht sich gerechnet hätte. Und zum Zweiten ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sozusagen dem Profi vielleicht nicht ganz alleine gegenübersteht, sondern auch dann die Möglichkeit hat, mal kurz rauszutreten und eine Dreierszene zu spielen und so. Mini-Ensemble. Genau. Okay, also das ist im Endeffekt wie so ein... man könnte jetzt auch sagen, man macht das hier 4-mal hintereinander, das wäre so ein Intensiv-Workshop-Training. Ja, das kannst du natürlich auch sagen, weil das ist tatsächlich 4-mal an dem Tag, um 4 Uhr geht's los und dann im Abstand von 1,5 Stunden immer wieder. Ja, natürlich. Also ich glaube, man kann da irre Erfahrungen machen. Ja, also, aber gibt es ein Level, weil du sagst Impro-Spieler, also was ist das? Nein, also da haben wir gesagt, also ich glaube... wenn sich das jemand als Anfänger traut, soll er es machen, finde ich, als Erfahrung. Wir gehen sowieso gerade auch ein bisschen bei unserer Impro-Schule so ein bisschen dazu über, das ein ganz klein bisschen aufzuweichen, das will ich jetzt aber nicht vertiefen. Aber ich glaube, dass auch Menschen mit nicht so großer Erfahrung sich da einfach reinschmeißen können und da ihren Spaß haben können. Ich finde, wenn man die Traute hat, das zu machen, und da gehört auch ein bisschen was zu, das finde ich auch. Also wenn ich mich jetzt in die Lage versetzen würde, ist auch teilweise natürlich auch noch auf Englisch, weißt du, da gehört schon auch so ein bisschen Traute dazu, jetzt mit Kollegen, die man sonst auf der Bühne sieht und wo man auch um deren Qualität weiß, ja, sich da plötzlich hinzustellen und eine Szene zu improvisieren. Deswegen haben wir auch bewusst kein Level hingeschrieben, wo das, ab wann man das machen kann oder sollte. Sondern ich würde mich freuen, wenn es tatsächlich noch ein bisschen mehr dieses Angebot annehmen würden. Ich habe auch so ein bisschen gemerkt, ich habe es versucht, mich lang an den Text gesetzt, wie ich das formuliere. Ich glaube, das ist im persönlichen Gespräch tatsächlich einfacher, da jemanden zu überzeugen, als wenn man das liest, denkt man, man hat da immer Fragen dazu. Und wie funktioniert das genau? Also es haben jetzt, glaube ich, wir haben 80 Plätze, ich glaube, es sind 20 Anmeldungen jetzt für die vier verschiedenen Shows, kann man nicht sagen, aber für diese vier verschiedenen Veranstaltungen. Und ja, das wäre toll, weil ich glaube, es ist echt eine Chance. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das bedauert, wenn man diese Chance sich entgehen lässt. So. Also Erfahrungen sozusagen. Ja, ja, okay. Ja. Aber say yes. Say yes, okay. Gut. So, das ist sozusagen das Programm. Wie viele Shows sind es insgesamt? 28. Und wir haben ja noch ein Special. Eine Special-Sache. Und diese Special-Sache heißt Impro kann mehr. Da steckt die Frage dahinter, was kann denn Impro eigentlich noch oder wo gibt es eigentlich noch Impro außer im reinen Unterhaltungsbereich? Ganz egal, ob ernsthaftere oder nicht so ernsthafte Unterhaltung, aber wo ist sozusagen auch ein therapeutischer Ansatz oder ein therapeutischer Hebel von Impro? Und dazu machen wir eine Veranstaltung, auch die Barbara von den Gorillas leitet. Es gibt eine Podiumsdiskussion, die stattfinden wird am Sonntag, und es gibt zwei Vorstellungen im Rahmen dieser kleinen, dieses kleinen Specials. Wer ist dort zu Gast und worum geht es genau? Also es gibt beispielsweise eine Gruppe, die Tumoristen, Menschen mit Krebs, die sich zusammengetan haben und Impro spielen. Es gibt das Playback-Theater, was auch einen, ich will jetzt nicht sagen therapeutischen, aber einen anderen Ansatz hat als jetzt den konventionellen einfach Impro-Spielen in Anführungszeichen, ja. Gedanken. Es gibt den Ansatz, den auch Barbara verfolgt, gemeinsam mit der Eleonore Schnauck, Impro für Stotterer als Therapieansatz. Und Randy wird von seinen Erfahrungen Improv Medicine erzählen aus den USA. Und es gibt, das werden wahrscheinlich in der Impro-Szene vielleicht die meisten kennen, dass der Dennis Döhler, der auch auf dem Podium sitzen wird bei der Veranstaltung Impro kann mehr, ein autistisches Kind hat und das auch therapiert hat mit Hilfe von Impro. Und ich finde, das sind fünf sehr interessante Ansätze, die wir zusammengefasst haben unter diesem Motto Impro kann mehr, was für uns auch wirklich eine Wichtigkeit hat, mal nachzuforschen, wo hat sich denn Impro überall schon etabliert, auch als eine Form, die wie gesagt über die Unterhaltung hinausgeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Menschen, die vielleicht selber sich überlegen, wie kann ich Impro anders einsetzen, was kann ich mit Impro noch machen, dass das eine sehr, sehr spannende Sache ist, die da am Sonntagnachmittag im Ratibor stattfindet. Es gab ja auch letztes Jahr im Herbst die Applied Improv Conference, hier in World Conference in Berlin, die ja genau, also angewendete Improvisation in verschiedenen Umfragen, deswegen für mich klingt das da gerade ganz gut ein, das Thema. Interessant. Das heißt aber, die beiden Shows, die laufen so ein bisschen nebenbei. Also das Playback-Theater, 22.03. 20 Uhr in der Feuerwehr im Friedrichshain. Ja. Und die Tumoristen dann am 23. hier im Ratibor. Ja, wir haben das extra. Es soll auch deutlich sein, dass es etwas Spezielles ist. Also es setzt sich vom Ansatz und natürlich dann denke ich auch von der Art des Improvisierens ab von den anderen Impro-Vorstellungen. Es sind auch Laien, die das machen. Das ist gar nicht despektierlich gesagt, sondern das ist einfach der Fakt. Und ich denke, je differenzierter wir auch anfangen, über Impro zu reden und die verschiedenen Ausgestaltungen von Impro, desto besser ist es auch. Ja? Und auch da ist es wieder so, den Unterschied klar zu machen, daran lag uns auch, dass es halt wirklich eine abgeschlossene Extra-Veranstaltung ist, die aber genauso den Platz in unserem Festival haben soll. Die Tumoristen sind ja eigentlich im Bühnenrausch beheimatet. Ne? Ja. Die sind ja, ja. Der dort auch immer, ja. immer im Monat am Auftreten. Ja. Genau. Ich habe es leider noch nie geschafft, ja. so eine Show von ihnen, ja. weil wir immer aneinander vorbei spielen. Aber gut, vielleicht schaffe ich es tatsächlich wenigstens im Festival mal. Mhm. Genau. Muss ich mal anschauen. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Schwerpunkt. Ja. ja. Das war's schon. Das war's an Shows, Thomas, wenn du, ich weiß nicht, ob es das schon war, das musst du wissen, ob du noch Fragen hast. Wie sieht's aus mit den Biff-Days? Mit den, Genau, nein, natürlich, über die Biff-Days kann ich noch was sagen. Ich kann auch noch was sagen über die, du bist so zurückhaltend im Fragen heute. Du bist so schön am Erzählen, warum soll ich dir da reingrätschen? Wir haben ja langsam auch so, du beantwortest ja die Fragen aus dem letzten Jahr schon. Ja, einige Fragen stellen sich dann immer wieder, genau. auch bei der Impro. Ich sag vielleicht erstmal was zum Cast, wer so alles kommt. Nee, lass uns mal kurz bisschen mal und dann Aha, Cast aus jetzt dem, also doch mir widersprechen. Aus dem ganz simplen Grund, weil ich dann dir mal, weil ich mal Kritik üben will. Aber super. Ja, lass uns kritisieren. Das ist gut. Sein, kurz. Ja, okay. Genau. Ah, du willst was kritisieren, da bin ich jetzt schon gespannt. Also die Biff-Days. Haben wir ja vor 2 Jahren angefangen zum ersten Mal, also Biff Days, heißt Berlin Impro Festival Days und ist auch der Idee geschuldet, dass wir in den Jahren zuvor, also sagen wir mal so seit 4, 5, 6 Jahren festgestellt haben, es kommen immer mehr europäische, vor allem junge Impro-Spieler nach Berlin und gucken sich die Shows an und fragen auch immer mal wieder, können wir nicht mitspielen und können wir nicht irgendwas mitmachen? Und daraus ist die Idee entstanden zu sagen, Mensch, das ist doch eine schöne klassische Win-Win-Situation. Wir haben hier so viele ganz tolle Impro-Spieler aus aller Welt da. Die sollen doch Workshops geben. Und wir schreiben die sozusagen aus. Und aus ganz Europa laden wir junge Spielerinnen und Spieler ein, zu kommen und sie hier Shows anzugucken, die sie wahrscheinlich sonst nicht sehen werden in der Qualität und in der Masse. Und können aber selber auch Workshops belegen und können dann hier in einem Abschluss auch ein bisschen Jam-Session machen, sozusagen auf der Bühne. Das ist im ersten Jahr schon gut angenommen worden. Im zweiten Jahr war es so ein bisschen vergleichbar, die Nachfrage. Und in diesem Jahr ist es echt explodiert. So, alles ist voll, alles ist ausgebucht. Da sind wir total glücklich drüber, weil es ja auch immer die Frage ist, wie entwickelt sich so ein Festival wie unser Festival weiter? Und die Entwicklung ist ganz klar in Richtung Zentrum, europäisches Zentrum für Impro-Theater zu werden, sage ich jetzt mal mit ein bisschen großem Wort. Ja. Aber das haben wir dieses Jahr schon etwas intensiviert und werden es eventuell nächstes Jahr wieder nochmal ein bisschen ausbauen, weil ich das ganz toll finde, jüngeren Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, sowas zu machen zu einem Preis, der, finde ich, auch noch voll okay ist. Wirklich erschwinglich, wenn ich so sehe, was zum Beispiel andere, ich sag jetzt mal Würzburg, die ja auch ein tolles Festival haben, aber das ist nun keineswegs günstiger als wir, sondern es ist schon in einem Bereich, wo man sagen kann, ja, das kann man auch noch bezahlen. Und da kriegt man auch einiges für geboten. So, und es gibt verschiedene, jedes Mal unterschiedliche Motti sozusagen. Diesmal ist es Be Personal, Get Serious und Stay Happy oder so, Stay Wild. Go wild. Wir überlegen uns mal so ein bisschen einen Rahmen und ein bisschen thematische unterschiedliche Schwerpunkte. Ist dieses Jahr total gut angenommen worden. Es gibt halt sowohl die Biff Days, die letzten 3 Tage des Festivals, Freitag, Samstag, Sonntag, als auch die Week von Montag bis Samstag. Und es ist, wie gesagt, alles ausgebucht und das ist ein sehr toller Erfolg. Und ich sage deswegen, Win-Win-Situation ist es für die, glaube ich, ein Gewinn. Und für uns ist es ein Gewinn, dass wir eine sichere Finanzierung haben für bestimmte Sachen. Also dadurch, dass sie eine gewisse Gebühr bezahlen und auch die Kolleginnen und Kollegen ja hier, die umsonst kommen und umsonst spielen, also ohne Honorar, kriegen zwar ein Workshop-Honorar von uns ausgezahlt, was aber überhaupt nicht branchenüblich ist, sondern die machen das auch, um das Festival zu unterstützen, sodass wir die gesamten Kosten des Festivals, die wir irgendwie finanzieren müssen, in einem, zu einem Teil jedenfalls auch über die BIF Days und die BIF Week finanzieren können. Und das wird, denke ich, in der Zukunft, vielleicht werden wir noch ausbauen. Wir müssen schon gucken, dass wir ein bisschen die Waage halten zwischen dem Cast, der kommt, und den BIF-Leuten, die kommen. Das sind ja dann diesmal schon fast 60 Leute, die nochmal zusätzlich sozusagen unsere Infrastruktur auch hier in Anspruch nehmen. Aber mich freut das sehr, dass das so ist. Und es funktioniert vor allen Dingen, dass es ganz Europa ist. Also es kommen natürlich nicht nur Europa, es kommen auch von weiter her, aber Europa ist der Schwerpunkt. Und es kommen Russland, Lettland, Frankreich, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, Holland, überall. Also ich habe mir die Liste neulich nochmal angeguckt. Auch natürlich Deutschland, aber richtig ein europäischer Treffpunkt. So. Aber gibt es einen Ort auch, wo die alle immer wieder zusammenkommen? Weil es wäre natürlich auch schön, wenn die sich mal mit den Berlinern mischen, ja, eher zu den Shows kommen, ja, sag ich mal. Aber ja. Na, der Ort ist schon das Ratibor, obwohl das natürlich auch ein bisschen platzt dann. Ja, es ist schon letztes Mal schon so. Deswegen sage ich, wir müssen uns das überlegen, wie die Struktur ist. Also die verteilen sich natürlich an den Abenden auf die verschiedenen Shows, aber das organische, das sozusagen das natürliche Zentrum des Festivals ist das Ratibor. Und das ist auch der Treffpunkt, wo man sich austauscht. Und man kann auch mal drüber nachdenken, wie man vielleicht im nächsten Jahr es zwei Schwerpunkte gibt, weil es wirklich von der Kapazität her das Ratibor fast nicht mehr tragen kann. Also wenn hier die Zuschauer am Abend da sind und es kommen von überall geströmt auch noch die Biffler und dann noch die Festival-Teilnehmer, das ist natürlich auch super, wenn es flirrt und wenn es so eine quirlige Atmosphäre hat, aber es war letztes Mal ein, zwei Abenden schon so ein bisschen auf der Kippe und aber ich wie gesagt, ich finde das eine sehr tolle Entwicklung, also so ein kleines eigenes Festival, was ich unter dem Mantel der Impro sozusagen hier nochmal etabliert hat. Ja, aber auch letztes Jahr interessant, ich war bei dieser Diskussion, ich weiß gar nicht, Impro in verschiedenen Ländern, gab es ja so eine Podiumsdiskussion, saßen auch wenig Leute, aber sehr internationales Publikum auch, was auch sehr interessant war, weil die auch alle andere Erfahrungen aus ihren eigenen Ländern mitbrachten. Und da merkte man schon, okay, jetzt sind wir wirklich bei einem internationalen Festival angekommen. Und deswegen finde ich das schön, dass das Leute nach Berlin bringt. Ja, finde ich auch. Reden wir mal über den Cast. Weil wenn die BIFs ausverkauft sind, brauchen wir jetzt nicht Leute mal schmackhaft machen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Meine Kritik. Ja, bitte. Ich finde es toll, dass er jeden Mitspieler aus dem Festival-Ensemble im Programm vorstellt mit seinem Blick aus dem Fenster. Ja. Das nützt dem schreibenden Volk, was natürlich Schwierigkeiten hat, auf der Bühne festzustellen, wer steht denn da jetzt. Ja. Das hat mir immer sehr geholfen, wenn ich dann zu Hause an meinem Schreibtisch saß und einen Artikel schreiben wollte, nochmal zu gucken, wie sahen die, ach ja, das könnte der gewesen sein. Ja. Also Gesichter und Namen sind natürlich interessant. Ja. Blick aus Balkons sind völlig nutzlos. Ja. Ah, das ist aber jetzt eine milde Kritik, Thomas. Furchtbar vernichtend ist das. Ich hasse dieses Programm. Ich komme nicht zu keiner Show. Naja, du kannst dir natürlich vorstellen, was ich darauf antworte. Ich antworte darauf, für mich als Macher ist diese ständigen Porträtfotos, überhaupt wenn ich in Programmhefte gucke und immer wieder die konventionell genauso gemachten Programmhefte sehe, ist es für mich eine Wohltat, dass ich die Idee hatte, alle zu bitten, den Blick aus dem Wohnzimmerfenster einzusenden. Das mag geschmacklich oder es scheint geschmacklich doch sehr weit auseinander zu gehen. Nein, das hat nichts mit Geschmack zu tun, das ist einfach dysfunktional. Ja, ja. Also das, was im Programm heft, da steht jemand Tolles auf der Bühne und ich gucke einfach mal nach, wessen Gesicht ist. Ach, das ist der und der kommt daher. Ja. Konterkariert diese Idee natürlich. Ja. Exorbitant. Ja. Gut, ist eure Entscheidung. Seid nicht benutzbar. Ich werde mir dann hier eigene Fotos einkleben müssen. Ja, also vielleicht werden wir nächste Mal wieder, also ich sag mal so, ich nehme die Kritik insofern auf, weil es hat schon mal jemand kritisiert und ich bin ganz ehrlich, es hat schon mal jemand gesagt, ach Mensch, es ist doch immer schön zu sehen, wer kommt. Wobei es die letzte Mal waren es diese Selbstporträts, war auch ein toller Vorschlag von unserem Grafiker. Vorletzte Mal waren es die Karikaturen. Das konntest du ja damals auch schon nicht erkennen. Doch, die Karikaturen, mit denen habe ich sogar noch arbeiten können. Wirklich? Ja, mit den Karikaturen habe ich gearbeitet. Ich habe dann zu Hause gesessen und dachte, das war die Show und so. Konnte man sich das noch zusammenbasteln. Aber aus den, aus den Wohnzimmeransichten ist wirklich nichts mehr rauszuholen. Wie sieht denn ihr, gucken Sie eher ins Grüne? Okay, also was ich sagen wollte, ist, nächstes Mal werden wir vielleicht wieder ein bisschen konventioneller werden und werden richtige Porträts. Wir müssen uns aber da vielleicht irgendeinen Stil überlegen, weil, wie gesagt, ich kann das irgendwie nicht mehr richtig sehen. Also die konventionellen Szenenfotos sowieso nicht. Das kann ich auch schon teilweise in der Zeitung nicht mehr ertragen. Auch von super Fotografen. Manchmal dieser falsche Ernst oder dieser falsche Klamauk, der über Theaterbilder rüberkommt. Du möchtest Porträts. Nein, ich verstehe das ja. Ich verstehe das, deinen Ansatz absolut. Und ich verstehe auch die Idee dahinter. Die ist auch einfach schön. Wo guckt derjenige, wenn er in seinem Wohnzimmer sitzt, hin? Ja. Das Problem ist nur eins. Es ist natürlich das Programmheft. Ich will nicht wissen, wo die Leute, die da gerade auf der Show aber es ist doch trotzdem, also sag doch mal bitte, dass es trotzdem einigermaßen interessant und originell ist, dass man sieht, ach guck mal, der in Finnland aus dem Fenster guckt, da sieht es ja fast so aus wie in Brandenburg. Ist einigermaßen interessant und originell. es ist, ja, genau, bleiben wir dabei. Ja. Sag mal, was, wer kommt denn? Ja. Auf wen freust du dich besonders? Also die üblichen Verdächtigen sind wieder da. Einer der üblichen Verdächtigen fehlt dieses Jahr. Steven Sim bleibt in Kanada. Bleibt in Kanada, hat viel zu tun in Kanada. War dieses Jahr nicht abkömmlich und ist auch inzwischen schon lange in Kanada so ein etablierter Schauspieler und Künstler, dass er dieses Jahr keine Zeit hatte, zum Festival zu kommen. Es wird auch dieses Jahr keine Crumbs-Tour in dem Sinne geben, weil er tatsächlich zu eingespannt ist. Zu Hause in Winnipeg. Also Lee haben wir schon erwähnt. Einige Namen sind ja schon gefallen. Wir haben, letztes Mal kam auch innerhalb der Gorillas, so beim Auswerten, so ein bisschen die Kritik oder die Anmerkung, na Mensch, wir laden eher immer ein bisschen zu viel bekannte Gesichter ein und ein bisschen zu wenig Unbekannte. Dem sind wir so ein bisschen nachgegangen und haben, sonst war es oft so 50-50, manchmal hatten wir sogar ein bisschen mehr bekannte Gesichter als Unbekannte. Diesmal ist es deutlich andersrum. Wir haben mehr Kolleginnen und Kollegen, die noch nie da waren. Also mal angefangen mit Dead's Garage, die man in Berlin zwar schon kennt, die aber noch nie beim Festival waren. Impro Beirut habe ich schon erwähnt. Die Franzosen habe ich erwähnt, das sind alles neue. Der Kalle aus Schweden ist ein neuer Kollege, mit dem wir zusammengearbeitet haben bei dem Filtre-Projekt, bei diesem europäischen Projekt, was wir gemacht haben. Eugen und Wolfgang habe ich schon erwähnt. Eugen war schon mal beim Festival, damals mit Theater 05, mit der russischen Gruppe. Der war aber schon ganz lange nicht mehr da und ist diesmal zusammen, das erste Mal mit Wolfgang Lüchtrath zusammen hier. Aus der Schweiz gibt es zwei neue Kollegen, nämlich Roland Peter von den Bernern sowie die Simone Schwegler aus Zürich. Die waren auch beide noch nicht da. Patty Styles war einmal da vor ein paar Jahren, ist ja auch in, glaube ich, in der deutschen Impro-Szene inzwischen relativ bekannt, ist viel da und gibt viel Workshops, spielt auch viel, aber ist, wie gesagt, auch eine sehr nachgefragte Workshop-Lehrerin. Geron aus Belgien ist wieder mal da, der kommt ja auch so regelmäßig. Freue ich mich auch sehr, freue mich über jeden, aber bei Geron, da sehe ich sofort auch so ein, Geron ist so jemand, der auch so ein Festival durch seine Power so sehr gut stützen kann. Und er schaut auf einen Garten mit Grill. Ja. Dann kommen auch, also bekannt wieder Mignon und Kirsten aus Hamburg. Neues von der Theater-Turbine der Thorsten, der erstmals beim Festival sein wird. Leipzig, genau. Aus Italien kommt... Karin, genau. Karin auch, ja. Aus Italien kommt Maria Dele zum ersten Mal auch zu unserem Festival. Inmal habe ich schon erwähnt. Randy und Jill von den Unexpected sind natürlich Stammgäste. Wen gibt es noch? Die Franzosen habe ich schon erwähnt. Wir haben zum ersten Finnland, Mal... Ne? Ah ja, genau, Finnland. Hannu, ein Musiker, den Maya de Klever uns schon auch seit vielen Jahren empfohlen hat, den mal einzuladen. Der hatte jetzt mal Zeit Und der Tobias kommt auch, also zwei finnische Kollegen, die auch noch nicht da waren. Wir haben, glaube ich, sowieso zum ersten Mal 13 Länder. Wir hatten sonst, glaube ich, immer so 10, 11 Länder. Diesmal sind es zum ersten Mal 13 Länder, die zum Festival kommen. Also eine besonders, diesmal, glaube ich, eine besonders bunte Mischung, weil wir wenig größere Ensembles, sondern letztes Mal waren zum Beispiel die Inder da, die zu fünf da waren, die dann, es war ja auch super, dass die da waren, aber es sind halt, also dann so mischt es sich, um es positiv auszudrücken, so mischt es sich gleich nochmal mehr, wenn aus so vielen verschiedenen Ländern Kolleginnen und Kollegen kommen. So. Bad Dog Theater Kanada, Test. Ah, ja, genau. Tess ist eine Kollegin, die gemeinsam mit ihrem Mann nach Berlin gekommen ist für ein Jahr. Wenn ich richtig informiert bin, ist der Musical-Darsteller am Theater des Westens. Und mit der Tess sind wir, die hat sich beworben und da habe ich gesagt, klar, ich habe dann auch so ein bisschen natürlich gehört, wer ist das so und wer kennt die, und die ist ziemlich bekannt in der Impro-Szene in Kanada. Und da habe ich gesagt, wenn du da bist, klar, komm zum Festival. Genau, Tess, bin ich auch sehr gespannt drauf. Hm? Weil ihr Hinterhof sieht halt so überhaupt nicht nach Kanada aus. Es ist eindeutig Berlin, oder? Ja. Siehst du, du guckst nämlich total auf die Bilder, Thomas. Ja, natürlich guckst du auf die viel Bilder. Mehr und wundere mich, warum da ja, Berliner Mietskaserne ja. Und drunter steht Tess Degenstein. Ja. Und dann denke ich, der Grafiker versagt. Nein, da siehst du, da, wenn man mal richtig hinguckt, dann stellen sich Fragen. Und was ist schöner als Fragen? Antworten. Ja. Ich denke, wir haben alles beantwortet, ja. Oder? Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest? Eröffnungsshow, die habe ich noch nicht erwähnt, weil die Eröffnungsshow am Theater am Kudamm war letztes Mal sehr klasse und sehr abwechslungsreich, und da sind wir wieder hingegangen, sind da total glücklich drüber, dass wir da wieder zu Gast sein können, und da war es auch letztes Mal so, waren auch 350 Leute, es war auch richtig schön opulent, und ich glaube, wenn man sich ein Bild machen will über das Festival und über die kommen, ist das natürlich der ideale Auftakt, allemal zu sehen. Und da wird wieder das Prinzip sein, wir stellen ein bisschen die Shows vor, um die es geht. Natürlich transportiert über die Künstler, die man sieht auf der Bühne. Genau, und vielleicht auch zum Abschluss, was wir eigentlich gesagt haben, es gibt am Sonntag wieder die Open Stage. Ja. Also wer dann nach einer Woche Impro nochmal auf die Bühne will, ja. Auch vielleicht angefixt von der Markthalle, ja. Der kann dann am Sonntag 19 Uhr hier im Ratibor nochmal seine ja. Fähigkeiten auf die Bühne werfen, ja. Und gucken, was passiert. Es war ja immer mal ganz, also gab immer interessante Momente, ja. Bei dieser Open Stage. Genau. Ja. Jetzt würde ich beinahe sagen, bis nächstes Jahr, aber stimmt ja nicht. Nein, wir sehen uns eher nochmal. Wir sehen uns trotz der Wohnzimmerfotos beim Festival. Ich denke schon, ja. Ja, und wir werden auch das natürlich wieder begleiten. Ja, das schön. Festival, und schauen, dass wir da viele Artikel schreiben und hoffen auf ein spannendes und sehr inspirierendes Festival 2014. Hoffe ich auch. Danke für den Besuch. Ja, danke, Christoph, und bis bald. Ja, tschüss.